Herzlich willkommen zu unserer Lesung am Dienstag, meine Damen und Herren. Endlich ist sie da, riefen sich die Menschen am 18. Juni 1948 zu, als Ludwig Erhard in seiner Radioansprache im Hessischen Rundfunk die Umstellung der Währung bekannt gab. Nach langen und schwierigen Verhandlungen war es gelungen, die Operation Bird Dog durchzuführen. Die in den USA gedruckten Banknoten wurden am 20. Juni verteilt. In den Westzonen und in den westlichen Sektoren Berlins erhielt jeder Bürger für 40 Reichsmark 40 deutsche Mark. Die Sowjetunion sah dadurch ihren Machtanspruch gefährdet und reagierte mit der Berlin-Blockade. Einige Tage nach der westdeutschen Währungsreform wurde auch in der sowjetischen Besatzungszone ein Notenumtausch vorgenommen. In den folgenden Jahren konnte sich jedoch nur die gute, harte D-Mark durchsetzen und in den westlichen Ländern den wirtschaftlichen Erfolg garantieren. Zum 70. Gründungsjahr der Bundesrepublik und des Inkrafttretens des Grundgesetzes stellen wir die literarische Vorlage zu Rainer Werner Fassbinders Film »Die Ehe der Maria Braun« vor. Von der Trümmerfrau zur Mata Hari des Wirtschaftswunders. Ein Frauenschicksal mit Hanna Schigulla, Jörg Hube und Alexander Duda. Ein Standesamt in den letzten Kriegstagen mit Hitlerbild und Hakenkreuzfahne. Anwesend sind Maria und Hermann in Uniform, ihre Freunde Betty und Willi und Marias Mutter. Der Standesbeamte hat seine Rede beendet und klappt sein Buch zu. Darf ich Sie dann bitten, sich zu erheben? Sirenengeheul. Der Standesbeamte schaut nervös zur Decke, beschließt dann doch, die Trauung zu Ende zu bringen. Maria und Hermann stehen auf. Erste Flugzeuggeräusche. Und vorzutreten. Sind Sie, Hermann Braun, gewillt? Nun nähern sich die Geräusche von ersten Einschlägen und der Standesbeamte verliert den Mut. Er macht eine entschuldigende Geste und stürzt hinaus, Betty, Willi und die Mutter hinterher. Maria und Hermann bleiben allein zurück. Maria strahlt Hermann an. Bist du, Hermann Braun, gewillt, mich zur Frau zu nehmen, ja? Hermanns Antwort geht im Krachen der Bombeneinschläge unter, der Putz fällt von der Decke. Durch den Staub sieht man aber, dass er genickt hat und etwas zu Maria sagt. Daraufhin nickt auch Maria, und beide beugen sich über das Stammbuch. Wenn der Staub sich verzogen hat, schreibt Maria ihren neuen Namen. Maria Braun. Während Maria und Hermann sich küssen, bricht um sie herum offenbar die ganze Welt zusammen, ohne dass die beiden davon berührt werden. Herbst 1946. Auf einem Trümmergrundstück spielen Kinder hinter den Überresten eines Bretterzauns. Ein Auto mit Holzvergaser kommt langsam die Straße lang. Das Auto hält, der Fahrer steigt aus, sieht sich verstohlen um, reißt Bretter aus dem Zaun und wirft sie auf einen Haufen neben sich. Die Kinder haben sich in einem Krater versteckt. Sie haben Patronen ausgeklopft. Das Pulver haben sie in eine Blechdose geschüttet. In der Ferne kommt eine Frau die Straße herunter. Der Mann sieht sie und beeilt sich. Während er das Holz zu seinem Wagen trägt, legen die Kinder hinter dem Zaun eine Pulverspur, zünden sie an. Die Flamme frisst sich rasch zum Zaun, wo einige Patronen aufgehäuft sind. Die Patronen explodieren. Der Mann auf der anderen Seite erschrickt furchtbar. Die Kinder laufen lachend und kreischend weg. Der Mann schreit ihnen in ohnmächtiger Wut hinterher, »Nazi-Gören! Rotzbande!« Er geht resigniert und etwas zitternd zu seinem Auto zurück und fährt schnell ab. Maria, die den Vorgang beobachtet hat, lacht. Auf dem Rücken hat sie einen Rucksack, auf der Brust baumelt ein Pappschild. Sie sammelt das restliche Holz in den Rucksack und geht schnell weiter. Das Pappschild hängt jetzt über den Rücken. Wer kennt Hermann Braun? Letzte Nachricht aus dem Raum Smolensk. Coburg. Hier wird zum ersten Mal Adolf Hitler zum Ehrenbürger einer deutschen Stadt ernannt. Dennoch dürfen auf Anweisung der englischen Queen während der Luftangriffe die Alliierten die Stadt nicht bombardieren, da das Herzogtum Coburg mit dem englischen Königshaus geschichtlich eng verbunden ist. Im April 1945 wird die Stadt von einer amerikanischen Panzerdivision besetzt. Die junge Maria muss um ihr Überleben kämpfen. Ihr Mann Hermann, mit dem sie nur kurz verheiratet war, ist in einem russischen Gefangenenlager interniert. Wie viele Frauen muss sie sich auf dem Schwarzmarkt der Waren und der Gefühle behaupten. Sie beginnt ein Verhältnis mit einem schwarzen GI. Und obwohl die Nachricht eintrifft, dass Hermann tot sei, hört Maria nicht auf, ihren Mann zu lieben. Frühjahr 1947. Maria und Betty arbeiten als Trümmerfrauen. Sie stehen in einer Reihe mit anderen und reichen Steine weiter. Neben Maria steht der einzige Mann in der Reihe. Er versucht mit Maria einen Flirt anzufangen, indem er neckisch einen Stein wieder zurücknimmt, nachdem Maria gerade mechanisch greifen will. Maria gerät aus dem Rhythmus. Der Mann lacht. Ich bin hier nicht zum Vergnügen. Da haben Sie recht, Fräulein. Vergnügen könnte ich mir auch anders vorstellen, besonders mit Ihnen. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich meine ja bloß, Sie sind doch viel zu schön für solche Arbeit. Sie nicht. Der Mann verlässt gedemütigt die Kette. Diese Männer sind keine Männer. Und wir sind keine Frauen. Die tun mir alle leid. So geht das nicht. Maria sitzt vor dem Spiegel in ihrem Schlafzimmer. Betty steht hinter ihr und probiert an Maria Frisuren aus. Beide sind stark geschminkt. Maria lackiert sich die Nägel. Auf der Spiegelkonsole steht ein Bild von Hermann, daneben Schminkzeug und Lockenwickler. Der Lack ist schon etwas eingetrocknet. Du, das sind ganz normale Lokale. Die trinken da einfach ihr Bier. Es hat was von dem Pudel, oder? Ich glaube, die Amis sind ganz wild auf Pudel. Madame Poodle, I love the poodles. Madame Poodle, one beer, how do you do in this puff? Du, das ist kein Puff, wo ich hingehe. Maria kommt im Mantel den Gehsteig entlang. Am Eingang der Bar ein Schild, GIs only. Die Tür zur Bar steht offen. Eine Frau fegt die Schwelle. Maria bleibt stehen. Die Frau hört auf zu fegen und sieht Maria an. Guten Tag. Zu Herrn Bronski? Maria geht durch die leere Bar. Die Stühle sind hochgestellt. Sie geht an den Toiletten vorbei auf eine Tür zu mit der Aufschrift Privat. Bronski sitzt hinter einem Schreibtisch über Papieren. Das Tageslicht fällt nur schwach herein. Maria steht vor dem Schreibtisch. Wir brauchen keine mehr. Maria zieht kurz entschlossen ihren Mantel aus. Sie trägt das schwarze Kleid. Sie geht näher an den Schreibtisch und knipst die Schreibtischlampe an, dreht sie auf sich. Sie können mich wenigstens mal ansehen. Bronski sieht von den Papieren hoch und mustert Maria. Setzen Sie sich. Name, Adresse, Alter? Verheiratet? Ja. Bei der Arbeit keinen Ehering tragen. Ein Gesundheitszeugnis muss vorher beigebracht werden. Geld oder Naturalien? In der Bar steht Maria mit Vivi an der Theke. Es ist noch mäßiger Betrieb. Zwei Paare tanzen, die anderen sitzen in den Ecken. Vivi ist etwas angetrunken. An einem Tisch sitzt allein ein Schwarzer, Bill. Maria sieht hinüber zu Bill. Der steht auf und macht eine schüchterne Verbeugung, setzt sich dann wieder. Wie sehe ich aus? Schön, warum? Weil ich gerade jetzt schön aussehen will. Maria marschiert auf Bill zu, Vivi schaut verdutzt. Maria sieht Bill fest an, lächelt dann. Bill steht auf. Will you dance, Mr. Bill? Aprilsonne am Sonntag. Bill und Maria sitzen auf einer Parkbank. Maria lernt Englisch. Bill deutet jeweils auf das, was er bezeichnet. Maria spricht ihm nach. A bird. A bird. A tree. A tree. I am black, you are white. I am black, you are white. No, the other way round. No, the other way round. No, you are black, I am white. These are your eyes. These are my eyes. These are your lips. These are my lips. Bill nimmt schließlich eine PX-Tüte, die neben ihm steht, und packt Maria den Inhalt in den Schoß, wobei er mit dem Englischunterricht fortfährt. Chocolate. Chocolate. Coffee. Coffee. Nylons. No. You are not my lover, and I am not your mistress. You are my friend. My Bruder. Brother? Yes, you are my brother. Am Küchentisch sitzen Betty, Willi und die Mutter. Betty und Willi halten sich an den Händen und sehen sich oft an. Willi trägt die abgerissene Uniform eines Kriegsheimkehrers. Die Mutter ist verheult, Betty auch. Ab und zu schluchzt die Mutter noch auf, Betty drückt Willi dann an sich. Eine Weile herrscht bedrücktes Schweigen, bis Betty anfängt zu weinen. »Was heulst du denn, du dumme Gans? Der Deine ist ja nicht tot. Da sitzt er, dass du ihn anfassen kannst. Nun freu dich schon, dass du ihn hast und dass es ihm nicht genauso gegangen ist.« Betty heult stärker und die Mutter fängt auch an zu heulen. Willi nimmt Betty in die Arme und klopft der Mutter beruhigend auf den Rücken. Er hat ja nicht leiden müssen, der Hermann. Es ging ganz schnell für ihn und alle anderen. Durchgekommen soll kein einziger sein, hieß es. Alle starren vor sich hin. Man hört Maria aufschließen. Die Mutter umklammert die Stuhllehne. Maria kommt fröhlich mit der PX-Tüte im Arm herein. Ich bin's. Stell dir bloß vor, was ich mitbringe. Nein, das kannst du dir nicht vorstellen. Willi! Du! Du bist zurück! Betty! Du hast ihn wieder! Maria umarmt abwechselnd Willi und Betty und ist vor Freude ganz aus dem Häuschen. Die Mutter weint tonlos, Willi blickt verlegen und Betty weint lauthals. Maria beginnt vor Freude mitzuweinen. So was Blödes. Heulen wir hier alle. Aber diese Freude, dass ihr euch wieder habt. Und der Willi ist heil. Sie geht zum Spülstein und wäscht sich das verheulte Gesicht. Sie steht mit dem Rücken zum Küchentisch. Alle starren auf ihren Rücken. Einen Moment Stille. Der Hermann ist tot. Hermann ist tot. Maria erstarrt, richtet sich langsam über dem Spülstein auf, steht bewegungslos. Das Wasser läuft über ihre Hände. Dann geht sie mit nassen, herunterhängenden Händen hinaus. Das Wasser läuft weiter. Betty, Willi und die Mutter bleiben weinend und ratlos zurück. Ich muss in die Bar. Ich muss irgendwo hin, wo ich allein bin. In der Nacht betritt Maria die Bar, ohne jemanden zu grüßen. Stumm und mechanisch hängt sie ihren Mantel auf einen Bügel, geht wie eine Schlafwandlerin durch die Tanzenden, die ihr verständnislos Platz machen. Sie sieht Bill, geht gerade auf ihn zu. Would you like to dance with me, Mr. Bill? Bill sieht Maria erschreckt an, steht schnell auf, nimmt sie in den Arm. Maria steht mit hängenden Armen da, legt ihren Kopf an seine Schulter, weint lautlos. Er wiegt sie sanft. My man is dead. Bleib bei mir heute Nacht. Einige Zeit später liegen Maria und Bill nebeneinander. Sie haben sich gerade geliebt. Maria liegt auf dem Rücken. Sie hat die Augen zu. Bill hat den Kopf aufgestützt und schaut Maria ins Gesicht. Ich war eben sehr glücklich. Ich hatte ein großes Gefühl für dich. Nur eben? Ich bin immer glücklich, wenn ich mit dir zusammen bin. Dann ist es einfach. Sind wir immer zusammen, sind wir immer glücklich. Vielleicht. Nicht vielleicht, bestimmt. Ich habe was für dich. Du sollst mir nicht so viel schenken. Diesmal ist es was anderes und du musst versprechen, dass du es nimmst. Lass die Augen zu. Maria nickt lächelnd, mit geschlossenen Augen. Bill greift in die Hosentasche und holt aus einem Kästchen einen goldenen Ring. Er greift nach Marias rechter Hand und versucht, ihr den Ehering abzustreifen. Maria springt erschreckt auf, läuft einige Schritte weg und bleibt dann stehen. Ich hab dich sehr lieb, Bill. Ich will immer mit dir zusammen sein, aber ich werde dich nie heiraten. Verheiratet bin ich mit meinem Mann. In der Praxis streift der Arzt gerade seine Gummihandschuhe ab, wirft sie in eine Schüssel. Maria verschwindet hinter dem Paravent, hält es aber dort nicht aus und schaut immer wieder hervor. Sie ist sehr aufgeregt. Ist es ganz sicher? Ich kann es einfach noch nicht glauben. Ich freue mich so schrecklich. Und Sie werden mir helfen, es zur Welt zu bringen, ja? Versprechen Sie das? Und es wird ein Junge werden. Meinen Sie nicht auch, dass es ein Junge wird? Ach, Sie nehmen mich ja gar nicht ernst. Hat das Kind... Hast du für den Jungen einen Vater? Sie stellen aber komische Fragen für einen Arzt. Der Vater ist schwarz und mein Junge wird Hermann heißen. Bill trägt Maria die letzten Stufen der Treppe zur Wohnungstür herauf. Maria strampelt und quietscht. Ich bin nicht krank, ich bin schwanger. Sie sucht den Schlüssel aus der Tasche, immer noch auf Bills Armen, und schließt auf, so gut es in dieser Haltung geht. Bill trägt sie in den Flur, versucht der Tür einen Stoß mit dem Fuß zu versetzen, um sie zu schließen. Die Tür bleibt halb offen. Bill trägt Maria in die Küche zu einem Stuhl und setzt sie dort vorsichtig ab. Er kniet sich vor sie hin. Man sagt auch, ich bin guter Hoffnung. Ich werde Deutsch mit ihm reden. Auf einmal steht Hermann in der Tür, mager und abgerissen. Er sieht starr auf die Szene, seine Arme hängen herab. Maria springt auf, steht wie angenagelt, macht dann einen ungläubigen Schritt auf Hermann zu, bleibt vor ihm stehen, schließt die Augen, hebt das Gesicht zu ihm auf. Hermann. Hermann hebt die Hand, schwach, schlägt Maria kraftlos ins Gesicht. Tränen laufen über sein Gesicht. Mechanisch, kraftlos schlägt er weiter. Maria wehrt sich nicht, bleibt einfach stehen mit geschlossenen Augen. Bill kommt dazu, will die beiden trennen. Hermann erwacht aus seiner Trance, beginnt wie wild auf Bill einzutrommeln, der ihn aber mit Leichtigkeit von sich weghält. Maria sieht den Vorgang, sie erträgt die Demütigung Hermanns nicht länger, nimmt eine Flasche vom Tisch und schlägt sie Bill über den Kopf. Bill bricht zusammen. Frühjahr 1949. Auf der Anklagebank Maria, auf der Zeugenbank Hermann. Im Publikum Betty, Willi, die Mutter. Auf der Pressebank mitschreibende Journalisten, die Richter. Der Staatsanwalt verhört Maria. Sie haben den Ermordeten also in der Moonlight Bar kennengelernt. Ja. Würden Sie uns diese Bar näher beschreiben? Nun, es war eine Bar wie jede andere Bar eben. Sie ist ja auf Limits. Deutsche dürfen ja gar nicht rein. Ganz recht. Deutsche dürfen diese Bar nicht betreten. Mit Ausnahme der dort arbeitenden Animierdamen. So darf man ihren Beruf doch bezeichnen, oder? Und in dieser Eigenschaft haben Sie sich an den Ermordeten herangemacht, oder? Und sich von ihm aushalten lassen. Ich... Während Ihr Ehemann in russischer Gefangenschaft war, haben Sie aus niedrigen, egoistischen Beweggründen ein Verhältnis eingegangen zu einem Mann, der Ihnen Ihre Dienste mit Schokolade und Seidenstrümpfen lohnen konnte. Und sobald Ihr Ehemann... Ich hab ihn lieb gehabt. Ach, was Sie nicht sagen. Sie scheinen ja ein großes Herz zu haben. Haben Sie nicht vorhin das Gleiche auch von Ihren Gefühlen gegenüber Ihrem Gatten geäußert? Nein. Nein? Sie brauchen nicht nachzuschauen. Sie würden den Unterschied sowieso nicht verstehen. Ich habe Bill lieb gehabt und ich liebe meinen Mann. Maria fällt auf ihrem Sitz zusammen, sieht, wie er starrt vor sich hin. Hermann steht auf. Sie können Ihr Verhör beenden. Ich habe den Neger erschlagen. Auf einer Zugfahrt lernt Maria den Unternehmer Karl Oswald kennen. Sie wird seine persönliche Referentin und seine Geliebte. Sie führt erfolgreich Verhandlungen mit ausländischen Geschäftspartnern und Gewerkschaftsvertretern. Sie ist nun die neue Wunderwaffe des herbeigesehnten Wohlstands und Wunderfräulein zugleich. Die Mata Hari des Wirtschaftswunders. Mit eigenem Geschäftsbereich, Auto und einem schicken Haus. In der Adenauer-Ära wird das Leben im ganzen Land, auch in der spießigen Provinz, in den Zonenrandgebieten, von Fresswelle, Einrichtungsfieber und ungezügelter Reiselust bestimmt. Oswald liest in der Zeitung und sieht nicht auf, als sich die Abteiltür öffnet. Maria stöckelt herein und schließt die Tür. Guten Tag. Guten Tag. Ist das alles noch frei? Aber natürlich, überall, wo Sie wollen. Dankeschön. In Fahrtrichtung ist mir am liebsten. Ich weiß, es klingt dumm, aber haben wir uns nicht schon mal gesehen? Ganz sicher nicht. Erst vor kurzem? Erst recht nicht. So, darf ich mich bekannt machen? Oswald, Karl Oswald. Angenehm. Ich bin in der Textilbranche. Angenehm. Zigarette? Danke, ich rauche nicht. Ich auch nicht. Fahren Sie auch so gerne Eisenbahn? Manchmal. Man kann so gut nachdenken dabei. Sehen Sie, das ist genau das, was ich die ganze Zeit versuche. Maria nickt Oswald nochmals höflich zu, lehnt sich dann dekorativ zurück und hüllt sich in Oswalds Mantel. Oswald resigniert, greift wieder nach seiner Zeitung, ist aber nicht ganz dabei. Von Maria sind nur die Beine zu sehen. Es rüttelt an der Abteiltür. Oswald schreckt hoch. Maria, nach einem schnellen Blick, stellt sich weiter schlafend. Ins Abteil kommt ein gut gelaunter, lauter und angetrunkener Amerikaner in Uniform. Hello, guys and dolls. Hallo. Glad to meet you. Hate being alone in this fucking old train going through this fucking old country. Ich, German. No sprechen Englisch. I'm very sure that you're a bloody old German, but anyway, you could be my bloody good friend. Die Lady, psst, schläft. You got a nice little lady boy. She really is a beauty, isn't she? Tell me, what's about fucking... To answer your question, I'm really the best you could ever be fucked by, although I doubt you will have the chance after I've kicked you in your bloody old prick that your bloody old balls will drop off. And now, sir, you better fuck off immediately, otherwise I would be forced to call the military police to get you bloody old son of a bitch in jail. Der Amerikaner ist während Marias Rede zur Abteiltür zurückgewichen. Er blickt furchtsam, macht eine unbeholfene Verbeugung und verschwindet durch die Tür, die er behutsam hinter sich schließt. Das war ja... Was haben Sie ihm gesagt? Oh, ich habe ihm gesagt, Sie sind Karl Oswald, Textilbranche, Sie fahren gern Eisenbahn, Sie rauchen nicht und möchten die Zeit nutzen, um ein bisschen nachzudenken. Wo haben Sie so gut Englisch gelernt? Im Bett. So. Darf ich Sie in den Speisewagen einladen? Ich würde gerne etwas mit Ihnen besprechen. Geschäftlich. Das ist die beste Idee, die Sie bisher hatten. Sie sind eine ungewöhnliche Frau. Das will ich hoffen. Oswald und Maria sitzen im Speisewagen. Sie haben gegessen. Sind Sie einverstanden? Auf 3 Monate. Und wenn wir sehen, dass wir nicht miteinander auskommen, trennen wir uns wieder. Unterstellt wäre ich also lediglich Ihnen? Unterstellt wären Sie lediglich mir. Mit Herrn Senckenberg werden Sie sich, sagen wir, kollegial verständigen. Ebenso mit den übrigen Herren. Damen haben Sie nicht? Tut mir leid, bisher nicht. Nun, dann mache ich eben den Anfang. Wie nennt man so einen Beruf? Sagen wir, persönlicher Referent. Wie persönlich ist das? Das zu definieren, ist immer Sache des persönlichen Referenten. Unmittelbar zuständig wären Sie, wie gesagt, für unsere Beziehungen zu den amerikanischen Dienststellen und Firmen. Und sonst, Sie können sich das vorstellen wie die Tätigkeit eines Adjutanten. Marshall ist mir lieber. Ich plane, wie wir an die Gelder kommen. Die Marshall-Plangelder. Verstehe. Ja, auch. Und andere Beziehungen eben. Geschäftliche Beziehungen. Ich denke, wir werden zurechtkommen. Stoßen wir an. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Sie werden sehen, der Senckenberg ist ein umgänglicher Mensch. Und ich bin es auch. Ich nicht. In einem kleinen Konferenzzimmer sitzen Maria, Senckenberg, Oswald und eine Gruppe amerikanischer Geschäftsleute. Es herrscht eine aggressive Spannung. Would you please tell your gentlemen that I'm not quite sure they understood that we are selling machines? If they want to knit their stockings by hand, they should do so. It's not our business. Er hat nochmal betont, dass die Pansy nur die komplette Anlage liefert und nicht die einzelnen Teile. Ich habe irgendwas von Handarbeit verstanden. Jetzt machen Sie nicht auch noch solche Probleme, Senckenberg. Sie machen schon Probleme genug. Wir sind ein solider Mittelbetrieb und wir sind keine Hasardeure. Ich weiß, Senckenberg, ich kann das mittlerweile auswendig. Aber so kommen wir doch einfach nicht weiter. Man muss auch mal ein Risiko eingehen. Ich glaube, die Amerikaner werden ungeduldig. Wir müssen ihnen jetzt irgendetwas sagen. Sie haben ganz recht. Also, Senckenberg. Just a few seconds, gentlemen. We are just coming to a decision. Jetzt versuchen Sie doch einmal im Leben nicht Senckenberg zu sein, sondern Napoleon oder Blücher, wenn Ihnen das lieber ist. Wir sind Kaufleute und keine Buchhalter. May I have a frank word, gentlemen? We have been watching this now for 2.5 hours without trying to interfere. But to tell you the very truth, gentlemen, we're just going to be tired of it. Er hat das bisherige Ergebnis zusammengefasst und... Ich habe irgendwas verstanden, dass er müde ist oder so. Senckenberg. Das hat er auch gesagt, dass er es satt hat. Have you please... einen doppelten Cognac, bitte. Also, was machen wir? Sieht aus, als hätten wir uns da doch etwas übernommen. Vielleicht ist das Geschäft wirklich ein bisschen zu groß für uns. Dann müssen wir eben vorerst noch auf Nylon verzichten. Und die deutsche Frau weiterhin das Gewebte. Gehen wir einfach? Darf ich etwas sagen? Natürlich. Was Sie eben gesagt haben, war sehr gut. Tatsächlich? Was habe ich denn gesagt? Dass Sie gehen wollen. Sie gehen in die Halle und trinken Ihren Cognac. Und mir lassen Sie eine halbe Stunde Zeit hier. Und... Ruhe jetzt, Senckenberg. Weiter. Herr Senckenberg hatte schon recht. Ich verstehe vielleicht wirklich nichts vom Geschäft. Aber ich verstehe was von der deutschen Frau. Vom Gewebten, von Nylon. Ich verstehe überhaupt sehr viel von der Zukunft. Da bin ich sozusagen Spezialist. Und außerdem, wenn die Sache nun schon sowieso geplatzt ist, dann kann es auch weiter nicht schaden. Sie können ja immer noch Nein sagen am Ende. Es ist immerhin die erste lustige Idee an diesem ganzen verfahrenen Tag. Bei allem Respekt, Herr Oswald, Frau Braun mag gut übersetzen können, aber sie hat doch nun überhaupt keine Erfahrungen auf diesem Gebiet. Dann macht sie eben jetzt welche, kommen Sie, Senckenberg. Ich habe sowieso die Nase voll. Oswald nimmt den noch widerstrebenden Senckenberg am Arm. Unter den verblüfften Blicken der Amerikaner verlassen sie den Raum. Now, gentlemen, let me first say. An einem Tisch Maria, Oswald und Senckenberg. Sie haben gegessen. Oswald prostet Maria zu. Maria Braun, Sie haben sich um das Wohl der Firma verdient gemacht. Lassen Sie uns anstoßen. Los, Senckenberg, jetzt Sie. Senckenberg, Sie sind der beste Buchhalter der Welt und der gewissenhafteste Finanzchef. Aber Sie haben nicht für eine Mark Fantasie. Reichsmark. Ich finde nicht, dass das ein Vorwurf ist. In Ihrem Beruf wäre Fantasiegeschäft schädigend. Einer muss schließlich das Geld zusammenhalten und für eine Finanzplanung einstehen und die Kredite beschaffen. Wo wären Sie sonst mit Ihrer Firma, Herr Oswald, wenn Sie Herrn Senckenberg nicht hätten beim Pferderennen? Hoppla, das haben Sie gut gesagt. Was, Senckenberg? Maria steht auf und geht. Der Ober blickt Oswald fragend an, Oswald nickt und geht Maria nach. Maria hat die Tür aufgeschlossen. Sie lässt Oswald den Vortritt. Bitte, setzen Sie sich. Oswald setzt sich. Maria stellt sich vor ihn hin und zieht sich langsam aus. Du bist wunderbar. Ich möchte jetzt gerne wieder Sie sagen. Ja, wenn Sie wollen. Wissen Sie... Ich war sehr überrascht, als Sie vorhin die Initiative übernommen haben, wenn ich das mal so sagen darf. Wollten Sie es denn nicht auch? Ja, ich wollte es sehr. Ich wollte es auch. Aber ich wollte nicht, dass Sie glauben, ich schlafe mit Ihnen, weil ich von Ihnen abhängig bin. Ich bin für klare Verhältnisse. Haben wir jetzt eins? Ein Verhältnis? Ja, ein klares. In unserer Dienstagslesung Die Ehe der Maria Braun mit Hanna Schigula, Jörg Huber und Alexander Duda. Im Zuchthaus. Maria und Hermann sitzen sich gegenüber. Der Wärter schaut unbehaglich in die Ecke. Warum soll er nicht hören, dass ich mit einem anderen Mann geschlafen habe? Er hört ja auch, wenn ich dir sage, dass ich dich liebe. Das ist nicht dasselbe. Deswegen eben, weil es nicht dasselbe ist, kann er es ruhig hören. Und deswegen, weil es nicht dasselbe ist, musst du es wissen. Wenn es dasselbe wäre, dann wäre ich gar nicht gekommen. Ist er... Sieht er gut aus? Er ist bald doppelt so alt wie du und nicht gesund. Er sieht gut aus. Er ist höflich. Er würde mich nie verletzen. Ja, er ist wohl das, was man attraktiv nennt. Und du musst auch wissen, dass ich mit ihm schlafen wollte. Ich habe mich da nicht dazu gezwungen. Und weil er mein Arbeitgeber ist und ich von ihm abhängig bin, wollte ich ihm dazu vorkommen, damit ich wenigstens in diesem Bereich unabhängig bleibe. Ich will frei sein können ihm gegenüber. Verstehst du mich? Ist es jetzt draußen so, zwischen den Menschen, so egoistisch, so kalt? Ich weiß nicht, wie die anderen Menschen sind. Ich glaube nicht, dass sie viele Gefühle haben. Es ist eine schlechte Zeit für Gefühle vielleicht. Das mit dem Egoismus und der Kälte, was du sagst, das ist schon richtig, aber ich fühle mich wohl dabei, weil so rührt mich nichts an, Hermann. Ich liebe dich mit allem, was in mir ist, und ich warte auf dich mit allem, was ich bin. Die Einrichtung in Marias Wohnung ist vervollständigt und elegant. Oswald steht in der Küche, er trägt einen Hausmantel und kocht. Einmal nimmt er Tabletten. Maria ist in der Diele am Schrank und zieht sich gerade an. Die beiden unterhalten sich durch die offene Küchentür, ohne sich dabei zu sehen. Ich will nicht wissen, wo du heute nach der Sitzung warst, sondern warum du es mir nicht sagen willst. Essen mit Willi Klenze. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil's gelogen ist. Ich verabscheue dich. Ich mag dich. Warum liebst du mich nicht? Weil du mich belügst. Aber ich hab dich doch gerade nicht belogen. Ach, du bringst mich noch um den Verstand. Also nochmal, ich will nicht wissen, wo du morgen wieder hinfährst. Das ist gut. Danke. Lass mich ausreden. Warum eigentlich? Wie? Warum? Warum willst du eigentlich nicht wissen, wo ich morgen hinfahre? Du interessierst dich nicht für mich. Ich verabscheue dich. Ich liebe dich. Warum liebst du mich nicht auch? Ich bin bereit. Wollten wir nicht erst essen? Ein guter Geschäftsmann zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er schnell umdisponieren kann. Manchmal muss ich denken... Wirklich? Stör mich jetzt nicht. Dass wir den Amerikanern damals diese Nylonmaschinen abgekauft haben, war eine sehr gute Investition. Du bist lüstern. Wer hat denn hier den Koch verführt? Ich denke, du sprichst als Geschäftsmann. Im Moment spreche ich als dein Liebhaber. Eingang des Zuchthauses. Eine kleine Besuchertür geht auf und Maria kommt heraus. Ein Wärter schließt die Tür hinter ihr. Maria geht zu ihrem Auto und fährt weg. Oswald beobachtet aus seinem geparkten Auto die Szene. Als Marias Auto außer Sichtweite ist, steigt er aus und geht die Straße entlang auf den Eingang des Zuchthauses zu. Oswald steht alleine im Besuchsraum. Er ist nervös, schluckt schnell ein paar Tabletten und starrt gespannt auf die Tür gegenüber. Oswald geht erregt auf und ab. Hermann sitzt sehr ruhig an einem Tisch. Ich und erregt? Ich bin überhaupt nicht erregt. Natürlich bin ich erregt. Sie sitzen hier und wissen alles und ich bin draußen und weiß nichts sonst. Er fängt leise an zu weinen. Nach einer Weile steht Hermann auf und legt den Arm um Oswalds Schultern. Es sieht fast aus wie eine Umarmung. Das ist alles nicht wichtig. Sie werden das irgendwann auch selbst begreifen. Wichtig ist nur, dass wir die gleiche Frau lieben. Es ist ihre Frau. Und sie liebt sie. Ja. Aber sie lebt mit ihnen. Im Zuchthaus wickelt Hermann ein dünnes Geschenkpäckchen aus. Es ist ein Scheckbuch. Er starrt es verächtlich an. Marias erwartungsvolles Lächeln erstirbt. Was soll das? Ich wollte, dass dir alles gehört. Dass du darüber verfügen kannst. Dass du dich nicht abhängig fühlst von mir. Es ist dein Geld. Du hast es in deinem Leben verdient. Und ich habe meins geführt. Und ich will mir nicht ein anderes schenken lassen. Ich habe das Geld für dich verdient. Ich habe das Leben für dich geführt. Für uns. Verstehst du das nicht? Hermann zerreißt das Scheckbuch sorgfältig in viele kleine Schnitzel, drückt sie Maria in die Hand. Ich will nichts geborgt haben. Jedenfalls nicht von dir. Das ist nicht gut für uns. Du wirst das verstehen, weil du genauso bist wie ich. Lass mich jetzt alleine. Maria liegt mit Oswald in ihrer Wohnung im Bett. Sie haben sich geliebt. Maria setzt sich auf. Sie ist sehr ernst. Das war das letzte Mal. Warum sagst du nichts? Was soll ich sagen? Ich habe dir etwas verschwiegen. Es gibt einen Mann, den ich liebe. Meinen Mann. Ich weiß. Du weißt, aber... Ich liebe dich auch. Ich kann nicht leben ohne dich. Oswald nimmt Maria in die Arme. Er weint. Maria starrt angstvoll über seine Schulter. Oswald küsst Maria, streichelt ihr Haar, küsst sie auf die Stirn und legt sie behutsam aus seinen Armen. Oswald steht auf und beginnt sich anzuziehen. Ich lasse dich jetzt allein. Wo gehst du hin? Zu mir nach Hause. Auf die Hütte. Ich weiß nicht. Ich werde auf dich warten. Auf Wiedersehen, meine geliebte Maria. Ein Taxi steht mit laufendem Motor vor dem Eingang des Zuchthauses. Die Tür öffnet sich und Hermann kommt heraus. Er ist neu eingekleidet und hat einen kleinen Koffer in der Hand. Er sieht sich um, geht zum Taxi und steigt ein. Wohin? Nach Kanada. Erstmal zum Hauptbahnhof. Maria saust halb angezogen durch die Wohnung, rückt hier was zurecht, schiebt dort was herum, macht halb sinnlose und halb sinnvolle Veränderungen, um Hermanns Einzug vorzubereiten. Das frisch bezogene Bett im Schlafzimmer schlägt sie halb auf, schlägt es dann wieder zu. Sie macht den Kleiderschrank im Schlafzimmer auf. In den unteren zwei Fächern sind Hermanns Sachen eingeordnet. Sie nimmt die Sachen heraus, tut ihre eigenen Sachen aus den oberen Fächern in die unteren, legt Hermanns Sachen sorgfältig in die oberen. Sie schiebt ihre eigenen Kleiderbügel mehr zur Seite, um für Hermanns beide Anzüge mehr Platz zu schaffen, schiebt sie wieder auseinander, bis ihre Kleider Hermanns Anzüge berühren. Zwischendurch zieht sie sich vollständig an, prüft im Spiegel den Sitz der Nähte an ihren Strümpfen, bläst auf die frisch lackierten Fingernägel, zieht ab und zu an einer Zigarette, zieht auch mal an ihrem Finger und bläst auf die Zigarette. Maria ist glücklich. Als sie endlich angezogen ist und ihr alles gerichtet zu sein scheint, holt sie tief Luft, überlegt und geht ans Telefon und wählt. Guten Tag, ich bin es. Ich hatte ganz vergessen, Ihnen zu sagen, dass ich heute nicht ins Büro komme. Wie? Nein, sagen Sie einfach alles ab. Wie? Weiß ich, aber heute ist eben nichts mehr wichtig. Bis Montag also. Warten Sie. Wissen Sie zufällig, wo Herr Oswald ist? Nein? So, Wiedersehen. Marias Auto fährt vor. Maria hält und steigt aus, stürmt auf die Eingangstür des Zuchthauses zu. Sie hat eine rote Rose in der Hand. Maria strahlt den Pförtner, der hinter einer Scheibe sitzt, an, als ob er wissen müsse, worum es geht. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind die Frau Braun, nicht? Bin ich. Der Pförtner steht auf, holt einen Brief, reicht ihn Maria durchs Fenster. Weil ich dich liebe, brauche ich ein eigenes Leben. Wenn ich es habe, werde ich wiederkommen und dich fragen, ob du meine Frau sein willst. Hermann. Im Schlafzimmer ihrer Wohnung sitzt Maria versteinert auf einem Stuhl. Sie hat noch die Handtasche in der Hand. Der Brief von Hermann liegt vor ihr am Boden. Nach einer Weile steht sie auf, legt die Handtasche weg und beginnt mit mechanischen Bewegungen die Veränderungen, die sie für Hermanns Rückkehr getroffen hat, rückgängig zu machen. Sie räumt die beiden Fächer mit Hermanns Sachen leer, breitet ihre eigenen in den Fächern aus. Sie nimmt die beiden Anzüge aus dem Schrank, nimmt die Bügel heraus, hängt eigene Blusen, die sie übereinander auf einen Bügel gehängt hatte, einzeln auf die beiden leeren Bügel. Sie geht hinaus, kommt mit einem Koffer zurück, packt Hermanns Sachen hinein, schiebt ihre Kleider wieder auseinander, nimmt die Schlipse von der an der Innenseite der Schranktür befestigten Schnur, wirft sie in den Koffer, entfernt auch die Reißzwecken, mit denen die Schnur befestigt ist, wirft Reißzwecken und Schnur in den Koffer, schließt den Koffer und schiebt ihn unters Bett, lässt sich aufs Bett fallen und fängt an zu heulen. In ihrem Büro sitzt Maria am Schreibtisch und arbeitet. Schritte nähern sich rasch. Oswald reißt die Tür auf, bleibt stehen, weiß nicht, was er tun soll. Maria arbeitet weiter, ohne aufzusehen. Maria. Ja? Bitte, was tust du? Ich arbeite. Jetzt noch? Eine ebenso gute Zeit wie jede andere. Moment, ich bin gleich fertig. Dann dürfen Sie mich nach Hause bringen, wenn Sie wollen. Oswald steht hilflos herum. Maria klappt die Akte zusammen, verschließt sie in der Schublade, steht auf. Sehen Sie? Schon fertig. Maria, meine liebe kleine Maria. Nimm mich mit zu dir. Wie ein Bruder. Bin so allein auf der Welt. Ich fürchte mich. Der Film Die Ehe der Maria Braun machte Rainer Werner Fassbinder vor 40 Jahren weltweit bekannt. Dem aus Bad Wörishofen stammenden Regisseur war es gelungen, die Zerrissenheit der Menschen nach dem Krieg, die Sehnsucht nach neuen Werten in einer von Konsum und Komfort geprägten Epoche meisterhaft zu inszenieren. Über Hannah Schigula schrieb die New York Times, sie ist eine Mischung aus Jean Harlow und Marlene Dietrich. Herbst 1952. Maria zieht in ein neu gebautes Eigenheim, ein Reihenhaus in der Vorstadt. Die Haustür steht offen, Möbelträger bringen Kisten und Möbel herein. Die Mutter steht oben an der Treppe, Maria unten, sie dirigieren die Möbelträger. Maria ist ernst, fast kalt. Später sind Maria und Oswald in einem Restaurant beim Essen. Oswald ist grämlich, Maria ist bester Laune. Aber das ist unser Leben. Wir leben so, als ob wir einen Vertrag zu erfüllen hätten, das Leben schön zu finden. Wir gehen mittags fein essen und beim feinen Essen unterhalten wir uns darüber, wie fein das Essen ist. Wir tun das, was alle anderen auch tun. Da ist schon noch ein Unterschied. Freilich ist da noch ein Unterschied. Die einen reden über Erbsen mit Speck, wir reden über Hirsche in Burgunder. Die einen überlegen, ob sie sich noch ein Bier leisten, und wir überlegen, ob ein Gewürztraminer oder ein Chablis besser passt. Wir können uns sogar richtig streiten darüber. Das können die meisten anderen Leute nicht. Du bist zynisch. Wahrscheinlich. Ein bisschen wenigstens. Du langweilst dich mit mir. Wahrscheinlich. Ein bisschen wenigstens. Dann frage ich dich, warum wir hier noch sitzen. Weil wir auf den Nachtisch warten. Wünschen die Herrschaften ein Dessert? Die Crêpes Suzette sind heute sehr zu empfehlen. Siehst du, was ich meine? Ich liebe dich, Maria. Ich habe mir immer gewünscht, dass du mir das auch einmal sagen würdest. Ich habe lange gebraucht, um zu lernen, dass du mich nie lieben wirst. Aber ich war immer glücklich mit dir. Ich bin glücklich mit dir. Danke. Maria kommt gut gelaunt in die Halle von Oswalds Firma. Sie winkt dem Pförtner freundlich zu und geht zum Fahrstuhl. Der Fahrstuhl kommt, die Fahrstuhltür geht auf, Senckenberg steht da. Er starrt Maria an. Frau Braun. Na, Senkenbergchen, was ist denn wieder los? Was starren Sie denn so? Oswald, Herr Oswald, Herr Oswald ist tot. Gerade ist angerufen worden. Seine Haushälterin hat ihn gefunden. Herzversagen. Er ist im Schlaf gestorben, ganz friedlich. Die Frau sagt, er hat ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt, wie ein Kind. Maria liegt in der Badewanne. Neben sich hat sie eine Flasche, ein Glas, ein Paket Knäckebrot, Zigaretten und Aschenbecher, alles noch unberührt, außerdem verschiedene Tageszeitungen. Sie hat eine Tageszeitung auf der Seite mit Todesanzeigen aufgeschlagen. Sie reißt eine Anzeige heraus, nimmt die nächste Zeitung, schlägt die Todesanzeigen auf, reißt eine Anzeige davon heraus. Schließlich hat sie 4 verschiedene Todesanzeigen in der Hand. Sie liest alle 4 genau, zerreißt sie dann in kleine Schnipsel und streut die Schnipsel in die Badewanne. Tränen laufen über ihr Gesicht. Es läutet. Maria sieht verkatert aus, am Boden stehen Flaschen. Ihre Haare sind zerzaust und ihre Kleider zerknittert. Ich schlafe. Ich bin traurig. Ich möchte sterben. Es läutet wieder. Maria steht resigniert auf und geht öffnen. Sie geht auf die Haustür zu, sieht durch den Spion. Maria reißt die Tür auf. Sie steht stumm, starr und sprachlos da. Hermann geht auf sie zu. Er nimmt sie in die Arme und trägt sie ins Haus. Hermann sitzt im Wohnzimmer im Sessel, raucht und trinkt Bier. Maria rennt zwischen Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche hin und her. Sie versucht, sich im Bad zurechtzumachen, mit Hermann zu reden, ihn anzusehen, sich im Schlafzimmer umzuziehen und in der Küche für Hermann zu sorgen, alles auf einmal. Sie ist jung und unbändig. Du hast Hunger? Ja. Wie kannst du in einem solchen Augenblick ans Essen denken? Oder vielleicht willst du baden? Ja. Sie rennt aus dem Bad in die Küche. Wir hören Geklapper. Sie kommt ins Wohnzimmer mit 3 Dosen Fisch, wirft sie Hermann in den Schoß, hält dabei ihr Gesicht zur Seite, um es vor Hermann zu verbergen. Da. Und dass du mich nicht so ansiehst, solange ich noch nicht fertig bin und so hässlich aussehe. Du hast nämlich eine schöne Frau. Ein Öffner ist in der Küche. Weißt du, wo die Küche ist? Ja. Maria saust aus dem Bad ins Schlafzimmer, Schrankgeklapper. Dann kommt sie mit den für Hermann erworbenen Anziehsachen zurück. Ein großer Pack, wirft sie Hermann in den Schoß. Da, nach dem Baden kannst du was anziehen. Ein Hemd fehlt. Hat Hans. Jetzt willst du sicher wissen, wer der Hans ist. Ja. Sag ich aber nicht. Maria rennt vom Schlafzimmer ins Bad und wieder zurück ins Schlafzimmer. Dabei redet sie. Gibt es schöne Frauen in Kanada? Ja. So schön wie ich? Ja. Du lügst. Ja. Du bist wunderschön. Warum hast du dich angezogen? Ich kenne dich doch noch gar nicht, Hermann Braun. Ich muss dich doch erst wieder kennenlernen. Vielleicht bist du ja ein ganz anderer geworden. Wir haben uns noch gar nicht geküsst. Wir wollen uns ja Zeit lassen. Wir wollen alles richtig machen. 2 Tage waren wir verheiratet. Jetzt haben wir ein ganzes Leben für uns. Fürchtest du dich? Nein. Ich vertraue auf uns. Ganz fest. Ich auch. Wollen wir ganz von vorne anfangen? Wie meinst du das? Machen wir eine Hochzeitsreise. Aufs Land. Maria und Hermann stehen reisefertig im Flur. Hermann trägt einen kleinen Koffer. Maria telefoniert im Flur mit Senkenberg. Hermann wartet neben ihr. Sagen Sie einfach alles ab. Sagen Sie einfach, ich sei nicht da. Sagen Sie, ich bin verreist. Nein, mir geht es gut. Mir geht es so gut, wie es mir noch nie gegangen ist. Das ist lieb von Ihnen, Senkenbergchen. Aber wissen Sie, ganz verstehen Sie es, glaube ich, doch nicht. Die Testamentseröffnung. Ja, da bin ich sicher wieder da. Selbstverständlich. Wo? Ich weiß nicht. Irgendwo. Sagen Sie einfach, Frau Braun ist in den Flitterwochen. Fahren wir? Ja. Maria steht still und nagt an der Unterlippe. Hermann sieht sie fragend an. Herr Braun, vielleicht sollten wir doch so anfangen, dass du deine Frau küsst. An einem Schreibtisch sitzt ein Notar. Weiter verfüge ich, dass Herr Senckenberg angesichts seiner verdienstvollen und aufopfernden Arbeit für die Firma an deren zukünftigem Reingewinn mit einem Anteil von 10% nach Steuern beteiligt wird. Senckenberg hört nicht zu. Er ist nervös, sieht unruhig zu Maria. Maria nickt ihm munter zu. In der Hauptsache verfüge ich wie folgt. Das Eigentumsrecht an allem beweglichen und unbeweglichen Vermögen der Firma sowie deren Nutznießung, ausschließlich der oben verfügten Einschränkung, sowie mein gesamtes Privatvermögen, ausschließlich der oben gemachten Einschränkungen, fällt zur einen Hälfte an Frau Maria Braun, die mir mehr Glück gegeben hat als irgendein anderer Mensch dieser Welt. Maria sieht zu Hermann. Hermann schlägt die Augen nieder. Senckenberg schaut angstvoll auf Maria. Zur anderen Hälfte soll dieses Vermögen gemäß unseres in der Haftanstalt Kreuzhof am 14. Juni 1951 geschlossenen Vertrags fallen an Herrn Hermann Braun, der mir ein Freund gewesen ist, obwohl er die gleiche Frau liebte wie ich. Ich habe ihm die Möglichkeit zur Unabhängigkeit gegeben, er hat mir die Möglichkeit zum Glück gelassen. Maria atmet tief und schließt die Augen. Hermann sieht sie mit unendlicher Liebe an. Maria fährt. Hermann sitzt neben ihr. Sie verlassen gerade die Vorstadt und kommen aufs freie Land. Maria, vergiss nicht, ich schenke dir alles, das ganze Geld. Es interessiert mich nicht mehr. Ich hab dir auch alles geschenkt. Mein ganzes Leben. Sie sind jetzt auf einer freien Straße. Maria beschleunigt. Weiter vorne macht die Straße eine scharfe Kurve. Wohin fährst du uns? Aufs Land. Maria fährt geradeaus weiter. Der Wagen rast über die Böschung und verschwindet. Unter der Böschung hört man eine Explosion. Eine Rauchwolke steigt auf. Ehe der Maria Braun mit Hanna Schigulla, Jörg Hube, Alexander Duda und Katja Schild. Die Autorin der literarischen Vorlage zum gleichnamigen Film von Rainer Werner Fassbinder sind Peter Mertesheimer und Pia Fröhlich. Die Drehbücher zu der Wirtschaftswunder-Trilogie, die Ehe der Maria Braun, Lola und die Sehnsucht der Veronika Voss von Rainer Werner Fassbinder, sind im Belville Verlag erschienen. Diese Sendung gibt es auch als Podcast. Schauen Sie in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks oder unter Bayern 2 Radiotexte. In der kommenden Woche ist die Schriftstellerin Ines Geipel unser Gast mit ihrem neuen Buch Umkämpfte Zone. Mein Bruder, der Osten und der Hass. Bis dann, Ihr Antonio Pellegrino.